Die einzelnen Radiogruppen arbeiteten selbstständig, aber die Sendungsmacher und Macherinnen trafen sich regelmäßig, gaben einander technische Unterstützung und besprachen ihre medienpolitischen Ziele. Ihre Ausrüstung war einfach und leicht zu transportieren. Sie bestand aus dem batteriebetriebenen Sender, einer Kunststoffplane, auf die Alustreifen aufgeklebt waren als Antenne, einem Walkman, auf dem die vorproduzierten Sendungen abgespielt werden konnten, und einem Mikrofon für Live-Sprache. Die Kosten für den Betrieb, vor allem für das Nachkaufen von beschlagnahmten Sendern, wurden durch Spenden gedeckt. Den Sendetrupp begleiteten meistens noch mehrere Beobachter, die das Gelände nach möglichen Fahndern der Funküberwachung und der Polizei absuchten. Die Post trieb einen enormen Aufwand, um die illegalen Sender aufzuspüren. Sogar Hubschrauber wurden eingesetzt. Hunderte Überstunden mussten geleistet und tausende Kilometer gefahren werden. Selbst leitende Beamte der Postdirektion gestanden auf Journalistenfragen ein, dass da mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde. Die Radiopiratinnen machten aber nicht nur Sendungen, sondern stellten auch die politische Forderung nach der Öffnung des Rundfunks auf und vernetzten sich mit der Europäischen Föderation Freier Radios. Auch das Europäische Parlament unterstützte die Forderung nach Liberalisierung des Rundfunks. 1989 fasste es den Beschluss, dass die Regierungen den Frequenzbereich im UKW-Bereich so zu regeln haben, dass möglichst viele gesellschaftliche Gruppen mit ihren Anliegen zu Wort kommen können. Doch in Österreich heckten der ORF und der Zeitungsherausgeberverband den Plan aus, in jedem Bundesland der auflagenstärksten Zeitung eine Sendefrequenz zu geben. Margit Wolfsberger. Und das wäre natürlich ein Monopol, eine Verdoppelung des Monopols im Prinzip und ganz sicher nicht ein Beitrag zur Medienfreiheit und zur Medienvielfalt, die man ja eigentlich mit diesem Gesetz von Europa her anstreben wollte. Der Kärntner Verein Agora, der Radio Sonntag betrieb, reichte schließlich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage ein. Das Rundfunkmonopol würde gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf freies Empfangen und Weitergeben von Informationen verstoßen. Nach 4 Jahren wurde der Klage stattgegeben und die Republik Österreich verurteilt. Damit war nun der Weg frei, sowohl für kommerzielle Privatradios als auch für freie Radios. Doch es brauchte noch einmal 4 Jahre Verhandlungen und Gesetzesentwürfe, bis die Lizenzen vergeben wurden. Andreas Petz-Ramsdorfer, ehemaliger Techniker bei Orange 94,0. Die hatten gerade den Bescheid bekommen und der hat geheißen, wir müssen innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr das auf die Beine stellen, alle Radios, nicht? Genau, das muss Herbst, Winter 97 gewesen sein. Da ist der Bescheid gekommen und da gab es eine Frist. Dem Zeitpunkt müssen die Radios an den Start gehen. Und dann ist natürlich ein bisschen Panik ausgebrochen. 10 Jahre gekämpft, dass man das endlich durchbringt, hurra, und plötzlich, jetzt müssen wir es umsetzen. Seit 1998 nun sendet Radio Orange 94,0. Wer sind die Sendungsmacher und Macherinnen? Sibylle Moser, Geschäftsführerin von Radio Orange. Radio Orange machen ausschließlich eben ehrenamtliche Sendungsmacherinnen, zurzeit zwischen 400 und 460. Die Zahl, die variiert, weil unsere Redaktionen natürlich auch immer in Bewegung sind. Das Besondere an diesem Radio ist, dass es nicht darauf abzielt, möglichst viele Hörer und Hörerinnen zu erreichen. Hier kann auch das Bedürfnis von kleinen Gruppen nach Information, Unterhaltung und Meinungsaustausch befriedigt werden. Communities nennt das Sibylle Moser. Solche Communities können Globalisierungsgegnerinnen sein oder Obdachlose, Menschen mit chinesischer Muttersprache oder Reggae-Fans, Jugendliche türkischer Herkunft oder Pensionisten, Feministinnen oder Architekturinteressierte, Filmfreaks oder Hardcore-Punks oder Freunde des Wienerlieds. Es ist klar, für Sender, die auf Reichweite aus sind, weil sie Werbung verkaufen, sind die Bedürfnisse solcher Minderheiten uninteressant. Doch in Wirklichkeit besteht eine Gesellschaft nur aus Minderheiten. Ein Medium, das auf Reichweite aus ist, muss immer oberflächlich bleiben, muss alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren, auf etwas, das für alle noch irgendwie passabel ist. Denn je spezieller eine Information ist, je tiefer in ein Thema eingedrungen wird, umso weniger Menschen gibt es, die damit etwas anfangen können, egal ob es sich um Kampfkünste handelt oder um Barockopern, um Schach oder um Tiefenpsychologie, um Death Metal oder um Tierschutz. Solche Bedürfnisse kann nur ein nicht kommerzielles und unabhängiges Medium befriedigen. Wenn ich nun ein Anliegen habe, von dem die Welt erfahren muss, oder wenigstens meine Community, die Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, was muss ich tun, um bei Radio Orange mitmachen zu können? Es gibt verschiedene Formen, ins freie Radio einzusteigen. Die klassische Form ist, dass man einen Radiogrundkurs besucht. Der umfasst 20 Stunden in 4 Modulen. Das sind die Module, sozusagen ein Einstiegstag, ein längerer. Dann gibt es Medienrecht, es gibt auch Gestaltung, es gibt dann noch ein Modul zum Live-Radio. Und wenn man diese 20 Stunden absolviert hat, die sehr, sehr günstig angeboten werden und für Leute, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, Asylanten etc., auch gratis angeboten werden, wenn man den absolviert hat, muss man ein kleines Konzept schreiben, wo man reinschreibt, für wen ist die Sendung, worum geht es in der Sendung, und man produziert eine sogenannte Nullnummer. Einzige Auflage: Sexismus, Rassismus, Faschismus gibt es auf Radio Orange 94,0 nicht. Das ist ein offenes Radio, offener Zugang, das heißt, jeder kann kommen. Und Radio machen.